Bayern. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Wir starten in eine neue Talkwoche und das machen wir wie immer mit einer freien Themennacht am Montag. Ihr könnt euch also sehr gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, ganz gleich über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Annette. Nee, ist nicht Annette, ist Sabrina. Sabrina ist 23. Guten Morgen, Sabrina. Hallo, Domian. Ja, Sabrina. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, also bei mir geht's darum, also wie gesagt, ich bin 23. Ja. Und telefoniere und schreibe momentan mit einem Mann, der inhaftiert ist und doppelt so alt wie ich. Und da bahnt sich halt was an. Ja, der Mann sitzt in einem deutschen Knast. Ja. Ja. Und wie bist du an diesen Mann herangekommen? Durch so einen Chat, wo man halt telefoniert und ja, da haben wir uns halt kennengelernt. Und da konnte er mitmachen, obwohl er im Knast sitzt? Ja. Ja. Wie lange läuft schon jetzt die Annäherung? Ja, fast. Also wir telefonieren jetzt seit einem Monat circa. Ja. Und weswegen sitzt denn dieser Mann im Knast? Weil er Drogen verkauft hat. Mhm. Also gedealt hat. Wie lange noch? 14 Monate fast. Und wie lange insgesamt wird er dann gesessen haben? 5 Jahre. Wie viel? 5 Jahre. Ja. Dann hat er aber ordentlich was auf dem Karpolz. Ja. Wie denkst du über das, was er gemacht hat? Ich weiß nicht. Natürlich ist es nicht toll und ich selber habe mit Drogen überhaupt gar nichts am Hut. Ich weiß nicht. Es ist momentan einfach interessant und keine Ahnung. Er weiß ganz genau, wie er mit mir reden muss und er weiß ganz genau, was er sagen muss. Und das macht ihn einfach interessant für mich. Mhm. Diese 5 Jahre, die er dann gesessen haben wird, wenn er rauskommt, die hat er in einem Stück gesessen? Ja, in einem Stück. Mhm. Wie alt ist er? 47. 44? 47. 47. Mhm. Mhm. Ist er das erste Mal so stark straffällig geworden, dass er ins Gefängnis gekommen ist? Ja. Ja? Ja. Also vorher hat er ein ganz normales Leben geführt? Ja. Weißt du das genau? Ja, also was heißt genau, er hat mir halt gesagt, dass es das erste Mal ist. Natürlich hat er damals auch Sachen gemacht. Jetzt höre ich dich gerade gar nicht. Hallo? Ja, jetzt bist du wieder da. Da war gerade eine Störung. Was hat er denn vorher beruflich gemacht? Oder so in seinem Leben? Automechaniker. Mhm. Ja. Aber dann muss er doch richtig heftig in das kriminelle Milieu gekommen sein, um solche Straftaten zu begehen, die dann 5 Jahre... Ja. Schnelle Geld hat halt gejuckt, sag ich jetzt mal. Also laut nach seinen Aussagen. Ja. Ja. Wie oft telefoniert er jetzt miteinander? Was hast du? Jeden Abend. Das geht. Darf er das? Nein. Nee. Also er hat sich ein Handy reingeschmuggelt in den Knast. Genau, ja. Ist, bist du so weit zu sagen, dass du meinst, du bist verliebst dich in den? Ich denke schon, dass ich kurz davor stehe. Ein Bild hast du schon mal gesehen von ihm? Bild habe ich gesehen, er hat auch Bilder von mir bekommen. Das heißt, er gefällt dir? Ja, also jetzt möchte ich ihn auch besuchen gehen erstmal, um eben zu schauen, wie es so eben ist und was die Zukunft bringt, keine Ahnung. Ist das ja ein schwieriges Unterfangen, sich zu verlieben in jemanden, der im Knast sitzt, mit dem man auch nur telefonieren kann, von dem man auch nicht so viel weiß und du weißt ja nicht genau, ob er auch die Wahrheit sagt. Er kann dir ja wer weiß da, für Geschichten erzählen. Weswegen, ja, weswegen verliebst du dich in ihn? Was ist so toll an ihm? Du hast gerade schon eine Andeutung gemacht. Also es ist momentan eben so, ich komme aus einer langjährigen Beziehung, mit dem ich auch zwei Kinder habe. Und es tut halt einfach, glaube ich, richtig gut, mal wieder was zu hören, was man hören möchte. Und er übermittelt mir das halt auch. Mhm. Er weiß ganz genau, wie gesagt, wie er mit mir reden muss. Und ja, und es macht ihn halt einfach interessant. Nun könnte das natürlich auch ein Trick sein, ne? Dass er genau weiß, was du hören willst. Und ja, natürlich. Daran habe ich, also ich bin jetzt nicht so naiv und glaube wirklich alles, was er mir erzählt. Also ich hinterfrage dann schon und habe auch schon ein bisschen recherchiert, aber bis jetzt ist noch nicht wirklich was rausgekommen. Also was meinst du, was hast du recherchiert? Also im Internet mal geguckt, ob was eben steht oder so, aber bis jetzt bin ich noch nicht auf irgendwas gestoßen. Ich verstehe nicht, was soll da stehen? Ja, keine Ahnung. Er meinte zu mir zum Beispiel, es gab einen Zeitungsausdruck über ihn und ach so, okay. Ja, lauter solche Sachen. Sprecht ihr miteinander auch über das, was er getan hat, über seine Taten? Ausführlich? Ja, mehr oder weniger schon, ja. Wie steht er denn dazu? Er meint schon, eben, dass es halt eben das schnelle Geld war, was ihn halt eben gejuckt hat und dass er keine Lust mehr hat, das nach seiner Haft eben noch weiterzuführen. Also er möchte schon danach wieder ein normales Leben haben und mit dem ganzen Schmarrn eben aufhören. Ob es natürlich so ist, keine Ahnung. Das kann man natürlich auch, das kann man sagen, natürlich. Glaubst du ihm das, dass er wirklich auf eine andere Schiene jetzt durch den Knast gekommen ist? Ich weiß es nicht. Also einerseits schon, weil das mir eigentlich schon ernsthaft rüberbringt. Aber andererseits kann man ja natürlich nie wissen. Also wie gesagt, jetzt kann man ja viel erzählen. Also missverstehe jetzt meine intensiven Nachfragen nicht. Ich will dir das nicht mies machen. Aber die Fragen müssen gestattet sein. Ich finde natürlich völlig in Ordnung, wenn man sich in einen Typ verliebt, der im Knast sitzt. Das ist dagegen ist ja gar nichts einzuwenden. Nur man muss auch auf der Hut sein, denn es gibt auch üble Geschichten, wo dann Mädels ausgenommen wurden oder dann, wenn die Jungs rauskommen, dann auch nicht viel zu lachen hatten. Andererseits kenne ich auch Geschichten, wo eine solche Liebe letztendlich dazu beigetragen hat, dass dann für denjenigen, der im Knast war, es danach auch richtig bergauf ging. Dir ist ja klar, dass du auch eine hohe Verantwortung übernimmst, wenn er dann aus dem Knast rauskommt. Du bist seine Hauptbezugsperson. Ja, klar. Und das ist ja eben, das ist, was man eben so bedenken mag. Und ich habe zwei Kinder und die gehen mir über alles. Und dann irgendwie blind in irgendwas reinlaufen, was ich später bereuen werde, was man ja nicht weiß, ist halt ganz schön doof, sage ich jetzt mal. Deswegen finde ich, ist jetzt noch ein ganz guter Zeitpunkt, wo du wirklich ganz intensiv in dich hineinhören musst. Ist das Richtige? Will ich das? Glaube ich ihm? Oder steigere ich mich da irgendwie in eine fixe Idee rein? Das ist jetzt noch ein guter Zeitpunkt. Wie gesagt, hinterher, wenn er rauskommt, trägst du Verantwortung. Er wird wahrscheinlich bei dir wohnen wollen. Es gibt nein, also das nicht. Also das haben wir schon besprochen, dass das überhaupt nicht geht. Okay. Ich meine, wir kennen uns nicht wirklich. Ich habe zu ihm gesagt, auch wenn er rauskommt, wird es nicht so sein, dass er jetzt hier Dreck in der Beziehung oder keine Ahnung zu mir zieht. Es wird halt schon so sein, dass ich sage, ich möchte dich erstmal richtig kennenlernen. Also wie gesagt, er kann ja viel sagen, wenn er tagelang ist da drinne. Gut, wenn du das so durchhältst bis dahin, dann ist es ja auch in Ordnung. Und vielleicht ist es ja wirklich sogar eine Liebesbeziehung, die ein gutes Fundament hat. Aber man muss es mit sehr wachen Augen angehen, finde ich. Ja. Da wird mir jeder Knacki recht geben und jede Frau wird mir recht geben, die schon mal in einer solchen Situation war. Ja. Sabrina, ich kann dir nur Glück wünschen, dass es gut geht. Und ich wünsche dir vor allen Dingen, dass du ein waches Auge hast. Und dass du nicht zu sehr dich vielleicht im Moment reinsteigst in Fantasien, in Illusionen. Denn denn das Ganze hat wenig Realität im Moment. Ihr könnt nur telefonieren und du kannst ihn vielleicht mal besuchen. Ja. Aber geh es mal so an und dann hoffe ich, dass es gut geht. Dass es richtig gut geht sogar. Dass es toll wird sogar. Danke. Dankeschön. Sabrina, alles Liebe von Herzen. Danke und danke, dass ich mit dir telefonieren durfte. Sehr gerne, sehr, sehr gerne, liebe Sabrina. Alles Gute. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Ihr Lieben, ich wollte euch noch kurz was sagen. Es gibt ja oft die Situation nach den Gesprächen, dann bitten die Gäste, die mit mir gesprochen haben, noch um ein Autogramm. Das ist immer sehr freundlich und sehr nett und ich freue mich auch darüber. Aber ich weiß, dass vielen Zuhörern und Zuschauern das so ein bisschen auf den Geist geht. Deshalb die Bitte, wenn ihr ein Autogramm haben wollt, schreibt doch ganz einfach, mailt uns doch ganz einfach an domian@wdr.de oder schreibt 1 Live WDR 1 Live Domian Postfach 50600 Köln. WDR 1 Live Domian Postfach 50600 Köln. Ich sag's nur mal so zwischendurch. Ist doch nicht schlimm, wenn ihr darum bittet, aber man kann es ja vielleicht irgendwie so in der Mitte regeln, das Ganze. Hier ist 18 Jahre alt, die Caroline. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Caroline. Weswegen rufst du mich an? Also, das ist eine sehr kuriose Geschichte. Eine was? Es geht eine sehr kuriose Geschichte. Ja, halt mal den Hörer so, dass du direkt irgendwo da in das Mikro sprichst. Besser? Ich hoffe es. Das klingt so ein bisschen dumpf. Aber fang mal an. Ja, ich bin ein wenig aufgeregt, wenn ich ehrlich bin. Aber ja? Ja. Okay, also fangen wir an. Es geht um meinen Opa. Mhm. Wie alt ist der Opa? Er ist 82. Ja. Und wir teilen uns halt mit ihm ein Haus, mit Anliegerwohnung. Meine Oma wohnt auch da und meine Eltern und ich und mein Bruder auch. Mhm. Sind halt zwei getrennte Hälften. Mhm. Und wir haben uns vor kurzem im Keller eine Sauna einbauen lassen. Wie schön. Ja, finde ich jetzt nicht so schön, aber... Okay, erzähl mal weiter. Also, es ist auf jeden Fall so, dass wenn meine Oma das Haus verlässt, dass mein Opa sich Frauen einlädt nach unten in den Keller, um diese Sauna mit ihnen gemeinsam zu benutzen. Wie bitte? Also diese Sauna ist, das sind zwei Doppelhaushälften, in denen ihr wohnt? Nein, das ist ein Haus mit Anliegerwohnung. Ach, mit Anliegerwohnung, hast du es auch gesagt, entschuldige. Der Keller ist von beiden Hälften aus begehbar. Okay. Ja. Und da lädt dein 82-jähriger Opa, lädt da Frauen in die Sauna? Ja, er lädt Frauen zu sich ein. Und er geht dann mit diesen Frauen in die Sauna? Genau. Wie viele Frauen? Das ist immer unterschiedlich. Also es variiert zwischen 2 und 5, habe ich bis jetzt. Also was ich jetzt bis jetzt mitbekomme. Zwischen 2 und 5? Genau. Wie alt sind denn die flotten Damen? Das ist unterschiedlich. Also wenn ich jetzt mal schätzen würde, zwischen 30 und 50 Jahre alt. Zwischen 30 und 50. Und was sind das für Frauen? Kennst du die? Nein, kenn ich überhaupt nicht. Wie kommt er an die Frauen ran? Das weiß ich selber nicht. Ja, Moment mal. Ja, dann lädt er da 5 Frauen im besten Frauenalter ein. Und was geht da ab in der Sauna? Also, die Tür ist natürlich immer abgeschlossen. Also, man hört auf jeden Fall anfangs, wenn die da reingehen, Gelächter. Und das endet dann in ziemlich lautem Gestöhne, was uns als Familie ziemlich stört. Und was da genau abgeht, ist weiß ich nicht. Das heißt, wir können durchaus annehmen, dass sexuelle Aktionen in der Sauna stattfinden. Ja. Mit den Frauen, zwischen den Frauen und dein alter Opa ist mittendrin. Also ich weiß nicht, ob er aktiv daran teilnimmt, aber ja, er ist dabei, auf jeden Fall. Das ist ja eine sehr kuriose Geschichte. Das ist eine sehr kuriose Geschichte. Wie lange dauert so eine Session? Das ist unterschiedlich. Also es kommt nicht oft vor, einmal im Monat vielleicht. Er weiß dann natürlich immer, wo meine Oma hingeht, weil sie hat halt auch Hobbys, zum Beispiel, sie geht ganz gerne in den Bibelkreis. Oder die Oma geht in den Bibelkreis und sein Opa lässt es in der Sauna krachen. Ja, meine Oma vertraut ihm halt ziemlich, weil sie sehr religiös ist und die beiden, die sind ja auch schon sehr lange verheiratet und haben vor kurzem sogar ihre Goldhochzeit gefeiert. Und, ja. Das heißt, er weiß auch dann ziemlich genau, wie lange die Oma in der Bibelstunde ist. Ja. Müssen diese Frauen denn, die müssen doch dann irgendwie durch euren Keller oder durch euer Haus durch, oder wie geht das? Nein, nicht durch unser Haus durch. Also wir haben... Durch den anderen Eingang. Genau, wir haben halt 2 voneinander getrennte Haustüren und auch 2 voneinander getrennte Kellertüren, die halt dann ineinander übergehen in die Wohnung. Also man kann halt von der einen Wohnung in die andere rein, aber auch in den Keller. Okay, du hast die Frauen schon beobachtet und ich halte nochmal fest, du kennst diese Frauen vom Ansehen nicht. Nein, ganz gar nicht. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht nur du das jetzt mitbekommen hast, sondern auch deine Eltern. Ja, die bekommen das sehr wohl mit, ja. Bitte? Die bekommen das sehr wohl mit, ja. Die bekommen das sehr wohl mit. Ja, was sagen die denn dazu? Ja, wir haben schon probiert, das anzusprechen, aber er leugnet das halt alles. Also mein Opa leugnet das alles. Ach so, das heißt, dein Vater, deine Mutter hat das schon versucht, mit deinem Opa zu besprechen. Genau, aber das endet total im Streit und mein Vater ist ziemlich impulsiv und genauso wie mein Opa und dann fliegen da ziemlich die Fetzen, wenn die darüber reden, weil mein Opa dann halt immer leugnet. Ja, Caroline, kleine Bitte, ich höre gerade von der Regie, dass die Leitung wirklich sehr schlecht ist. Geh doch mal vielleicht ein bisschen näher ans Fenster. Vielleicht können wir dich dann etwas besser verstehen. Näher ans Fenster? Ja. Okay. Ja, also einen Moment. Währenddessen kann ich dich ja schon mal was fragen noch. Dein Vater oder deine Mutter, einer von beiden spricht deinen Opa an und er leugnet es. Genau. Aber er kann es doch nicht leugnen, wenn ihr das alle seht. Ja, ich weiß. Wir haben ihn ja auch schon darauf angesprochen. Aber er beharrt immer darauf, dass es nicht stimmt. Ja, das ist doch albern. Wenn drei Leute sehen, dass da immerzu oder einmal im Monat Frauen kommen. Ja, ist es auch. Wie oft, die Sauna ist ja noch relativ frisch, wie oft ist das denn jetzt schon passiert? Fünfmal. Bitte? Fünfmal. Fünfmal. Spätestens dann, finde ich, solltest du mit deinem Opa sprechen, ihn nochmal darauf hinweisen und wenn er sich nicht vernünftig äußert, dann sag ihm, dass du mit deiner Oma sprichst. Ich habe schon mit meiner Oma gesprochen, das ist ja das Problem. Ach so, ja und da? Ja, sie meinte, sie hat permanent abgestimmt. Sie meinte, er würde sowas nicht machen, weil die ja schon so lange verheiratet sind. Aber Caroline, das verstehe ich nicht. Ich meine, du bist ja nicht die Einzige, die das sieht. Dann hätte man sagen können, du bildest dir das ein. Aber wenn da drei erwachsene Menschen das beobachten, dann filmt doch demnächst mal, wenn die Frauen da rein und raus gehen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, um einfach mal zu beweisen, hier, was ist denn das? Oder geht doch einfach mal in die Sauna, geht doch einfach mal runter in die Sauna, macht die Tür auf. Nein, das ist ja, also die Sauna befindet sich in einem Raum selbst und der kann halt auch abgeschlossen werden. Ach so. Okay. Das tut mein Opa auch. Ist denn dein Opa generell auch früher irgendwie schon so ein Hengst gewesen, der nichts hat anbrennen lassen? Also ich kann dir das gar nicht sagen, Einzige, was mir mal aufgefallen ist, also der hat ja öfters auch auf uns aufgepasst, als mein Bruder und ich noch kleiner waren. Da haben wir zum Beispiel mal gesehen, als wir nicht schlafen konnten, dass er sich halt diese, Rippfilmchen im Fernsehen angesehen hat. Also im Fernsehen so Erotikfilme? Genau. Ah, ja, ja okay. oder diese Clips, die dann halt immer draußen. Okay, genau. Schwamm drüber, kann er. Aber das ist jetzt hier eine andere Nummer. Wenn das wirklich so ist, wie du es jetzt beschrieben hast, dann klingt das ja fast so, als würde er die Frauen bezahlen. Ja, das tut er auch. Ja, aber das weißt du ja nicht genau. Doch, das weiß ich. Woher weißt du das? Also mein Opa und ich haben das immer abgemacht, dass er mich halt wegen meiner momentanen Situation, wegen meiner beruflichen Situation ein bisschen unterstützt. Und das kann er halt jetzt nicht mehr, hat er mir gesagt. Und daraus schließt du, dass er die Frauen bezahlt? Genau. Das sind ja Zustände. Wenn es nicht so irgendwie traurig wäre, vor allen Dingen für deine Oma, könnte man ja fast darüber schmunzeln. Aber, ja, aber da kann man nicht drüber schmunzeln. Nee, wegen meiner Oma. Wegen der Oma nicht, absolut. Also Caroline, dann mach das mit dem Filmen. Ich meine, wenn es nicht ausreicht, wenn drei Leute das bezeugen, eine Filmaufnahme ist ja dann, dagegen kann man ja nichts mehr sagen. Ja, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Das ist eine wirklich gute Idee. Ich verstehe gar nicht, dass dein Opa auf so ein großes Risiko eingeht, seiner Frau einmal extrem weh zu tun, seinen Ruf zu schaden in der Familie und es abstreitet, was man gar nicht mehr abstreiten kann. Zumindest sagst du, das fragen wir uns auch. Wie ist denn überhaupt so, dass das, abgesehen jetzt von dieser Geschichte, das Verhältnis zwischen deiner Familie und den Großeltern? Also sehr gut, sonst hätten wir ja nicht dieses Haus gekauft. Ja. Aber wir wollten sie extra bei uns haben. Ja, ja. Es war nie angespannt. Mhm. Wir haben öfters was zusammen unternommen und so, und das ist halt seitdem überhaupt nicht mehr so. Und jetzt muss ich mal was ganz, ich weiß nicht, ob das abwegig ist, noch etwas fragen. Ja? Sind wir sicher, bist du sicher, dass dein Opa geistig ganz auf der Höhe noch ist? Ja, doch, ja. Ja? Ich weiß nicht, ob, vielleicht könnte es ja auch ein Zeichen von einer aufziehenden Demenz sein, dass er irgendwelche seltsamen Dinge da tut. Und nein, das haben wir schon prüfen lassen. Das ist auch nicht der Fall. Caroline, ihr müsst filmen und dann müsst ihr weitergucken. Anders geht's nicht. Das wird wohl der letzte Ausweg schon sein. Kannst mich ja nochmal anrufen. Ich wäre interessiert, wie die Geschichte weitergeht. Okay? Ja, okay, gut. Alles Gute, wünsche ich. Dankeschön. Und viel Glück. Tschüss, Caroline. Dankeschön. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, 1.20 Uhr haben wir und hier ist Ben und Ben ist 27. Guten Morgen, Ben. Morgen, Domian. Hallo, Ben. Nett, dass ich dich mal erreiche. Ich freu mich, Domian, dass du da bist. Ich habe ein ganz, ganz großes Problem. Und zwar, ich bin seit 4 Jahren mit meiner Freundin zusammen. Seit 2 Jahren sind wir miteinander verlobt. Ja. So, ja, es gab zwischen uns auch mal Streitigkeiten. Also wir hatten Krisen, wir hatten dann mal keine Krisen. Mhm. So, meine Freundin, wenn sie zu viel Druck bekommen hat, hat sie zum Drogenkonsum gegriffen. Druck so, von wem? Wenn ich ihr Druck gemacht habe. Ach, wenn du ihr Druck gemacht hast. Ach so. Wenn ich ihr Druck gemacht habe, weil ich war, wir haben uns beide kennengelernt, wo ich arbeitssuchend war. Also in der Maßnahme haben wir uns kennengelernt. Mhm. So, und danach habe ich halt nach Arbeit gesucht, nichts gefunden. Dann habe ich mich entschieden, dass ich zur Bundeswehr gehe. Mhm. Bin zur Bundeswehr gegangen. So, und sie ist, also ich habe in den 4 Jahren in unserer Beziehung, habe ich vielleicht 2 Jahre bei der Bundeswehr und einmal bei einem Sicherheitsdienst habe ich gearbeitet. Mhm. So, meine Freundin hat in der Zeit gar nichts gemacht. Achso, dann hast du ihr ein bisschen Druck gemacht und hast gesagt, ihr Mädchen, du musst jetzt auch mal dich auf den Arsch setzen und was machen. Richtig, genau das habe ich gemacht. So, aber das war ein bisschen zu viel Druck. Jedes Mal, wenn sie Druck hatte, ob das jetzt irgendwie gefühlsmäßig Druck war oder ob das jetzt irgendwie von mir gesteuerter Druck irgendwie war, ist sie dann halt von mir weggelaufen und hat sich dann bei Leuten, ist sie dann untergegangen, wo sie halt ihren Konsum, wo sie halt, so wie sie mir das gesagt hat, immer, wo sie nachdenken kann. Okay, was hat sie denn da, welche Drogen hat sie genommen? Das war immer nur Gras. Mhm. Also sie hat sich immer einen Joint geraucht. War das jetzt nur mal ein Joint oder war es schon heftiger und kontinuierlicher und mehrfach? Also ich sag mal so, wenn sie sich was gekauft hat für einen Zehner, dann hatte sie immer dieses Verlangen so, ich hab jetzt was, ich mach das jetzt leer. Mhm. So, und oder ob sie jetzt an einem Abend 2 Stück raucht oder ob sie heute eine raucht und morgen eine raucht. Das war immer für mich, also ich hatte mit Drogen eh nie was zu tun. So, und ja, das war für mich immer schwer, das zu respektieren, was sie macht. Weil sie hat mir immer gesagt, respektiere bitte so, wie ich bin. Aber das war für mich irgendwie, Domian, keine Respektation, weil das ist ein Fehler. Okay. So, sie ist nicht bei ihren leiblichen Eltern aufgewachsen, weil sie von Heim zum Heim kam. Sie hatte auch viel in der Vergangenheit erlebt. Ja. So, die Pflegeeltern haben auch gesagt, dass sie auch in psychiatrische Behandlung gehen müsste, wo sie selber sagt, ja, das weiß ich auch, ich brauche aber meine Zeit, ja, und das zieht sich jetzt schon 4 Jahre. Okay, so, wie ist der Stand, jetzt haben wir so ein bisschen Blick in die Vergangenheit geworfen, wie ist der Stand heute und was ist der aktuelle Anlass deines Anrufes? Der aktuelle Anlass ist, dass ich, also dass meine Freundin, wir waren bei ihrer Cousine, wir haben auf dem Geburtstag waren wir eingeladen. So, dann hat sie mit einem anderen Jungen ganze Zeit gelacht, geschäkert, also ein bisschen sich unterhalten. So, natürlich waren wir von 9 bis, weiß ich nicht, bis 5:30 da. Und ich fand das traurig, dass sie nicht mal Zeit gefunden hat, mal für eine halbe Stunde wenigstens zu mir zu kommen. Da war ich etwas böse und ich habe das so mit meiner Mimik auch entsprechend gezeigt. Ja. Und sie hat die ganze Nacht quasi mit diesem einen Typ rumgeschäkert? Genau, ja. Genau. So, und danach habe ich zu meinem besten Kollegen gesagt, zu meinem besten Freund, habe gesagt, ey, kannst du mal bitte mit ihr reden? So, da wusste ich ja noch nicht, dass die beide sich irgendwie ineinander verguckt haben. Ach, so war's. So. Und danach, wo ich denen gesagt habe, quatsch mal bitte mit ihr, weil ich sie nicht verlieren will. Ich will ja um die Beziehung kämpfen. Ja. Hast du da sollte der in der Nacht noch mit ihr quatschen? In der Nacht sollte er noch mit ihr quatschen. Hat das gemacht? Er hat es gemacht, bis dieser eine Typ wiederkam. Mhm. Und danach musste er das Gespräch abbrechen. Okay. So, und danach hat er zu mir gesagt, ey, quatsch mit ihr. So, ich konnte aber erstmal nicht quatschen, weil ich mich auch erstmal selber ordnen musste. Ich war noch nicht bereit für so ein Gespräch zu führen, was ich eigentlich führen sollte. So, und danach hat mir halt den Verlobungsring auf den Tisch gelegt, ist dann am selben Morgen noch mit mir gefahren zu mir nach Hause, hat sich ihre Klamotten gepackt, ist gegangen. Ach. So, danach habe ich meinen besten Freund gefragt, so, ey, was ist denn jetzt? So, und er hat dann solche Andeutungen gemacht, ja, für wen würdest du dich eher entscheiden? Für deine Liebe oder für deine, für die Liebe oder für deinen besten Freund? Ach du lieber Gott. Da habe ich zu ihm gesagt, ich kann mich nicht entscheiden. Mir sind beide wichtig. So, und jedenfalls habe ich ihn dann so ein bisschen gekitzelt, mit ihm diskutiert. Ja. Und dann hat er mir mitgeteilt, ja, die sind zusammen gewesen. 3 Tage waren die zusammen. Die hatten auch was miteinander. Mhm. Ja, und so wie, ja, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Und jetzt, heute, im Moment, sind sie auch noch zusammen? Nee, so wie ich mit dem Kollegen, weil der Kollege versucht ja mit mir zu sprechen, so wie er mir das mitgeteilt hat, sie gestern auch mit ihm Schluss gemacht. Und er ist auch fix und fertig. Welcher Kollege versucht mit dir zu sprechen? Nicht mein dein bester Freund. Doch, der. Mein bester Freund, ja, weil wir sind 13 Jahre befreundet. Ja. Also, über welche Zeitspanne reden wir jetzt? Wann war diese Nacht da, von der du gerade erzählt hast? Also, dass die was miteinander haben, das war jetzt letztes Wochenende. Okay. Hast du denn mit ihr jetzt auch nochmal die letzten Tage gesprochen? Ich habe mit ihr gesprochen und sie meinte halt zu mir, hat sie zugegeben, sie hat nur den Namen nicht zugegeben, für wen die anderen Gefühle da sind. Hat sie aber gesagt, sie hat für mich noch Gefühle, sie hat aber auch für einen anderen noch Gefühle. Wie, so, hat sie nicht wirklich die Wahrheit auf den Tisch gelegt? Hast du nicht gesagt, was redest du im heißen Brei rum? Es geht um den und den. Nein, das habe ich mich selber nicht getraut. Dann ist doch jetzt alles egal. Jetzt kann man doch offen reden. Ja, aber Domian, ich würde sie, dadurch, dass sie zu mir und zu meinem besten Freund gesagt hat, hat sie gesagt, ja, für beide steht eine Tür offen. Sie kann sich nicht entscheiden, was für eine Tür sie zumacht. So, und ich sag mal so, wenn ich weiß, dass für mich eine Tür offen ist, dann habe ich auch irgendwie eine Möglichkeit, um eventuell die Fehler, die vielleicht damals passiert wurden, dass sie, wie sie gesagt hat, dass ich ihr zu wenig Liebe gegeben habe, etc. Achso, du hoffst, wenn wir jetzt einen Cut machen würden und einen Neuanfang machen würden, weiß ich nicht, ob ich will sie nicht verlieren. Ah, genau, da wollte ich hinaus. Das heißt, du machst dir Hoffnung, weil sie gesagt hat, da ist noch eine Tür auf. Richtig, das hat sie mir auch selber gesagt. Sie hat gesagt, sie könnte mir nicht sagen, ob wir in 3 Monaten, ob wir mal im halben Jahr oder ob wir überhaupt irgendwie zusammenkommen. Das weiß sie nicht. Sie braucht Zeit, um zum Nachzudenken. Also Ben, jetzt mal langsam. Weißt du, was ich gerade für ein Bild voll Augen habe? Du sitzt da wie so ein Dackel und hoffst, dass dass ein Stückchen Wurst vom Tisch fällt. Du bist gar nicht Herr der Lage. Du agierst gar nicht. Du wartest jetzt darauf, was sie tut. Mach dir doch erstmal klar, was passiert ist. Sie ist mit deinem besten Freund abgehauen. Sie hat mit dem gevögelt. Wir wollen es klar ausdrücken, so war's. Der beste Freund hat dich hintergangen. Das ist erstmal ein Desaster für dich. Das ist schlimm. Da sind zwei Scherbenhaufen liegen da vor dir. Jetzt ist die Frage, kannst du vergeben? Könntest du vergeben? Könntest du ihr vergeben? Könntest du ihm vergeben? Ja, das könnte ich. Du könntest beiden vergeben? Ja. Ah. Das weiß ich, aber aus dem einfachen Grund, ich hatte vor der Beziehung, also bevor ich jetzt mit meiner Freundin zusammen war, hatte ich auch eine. Und da habe ich dasselbe quasi schon mal so halbwegs erlebt, nur dass sie halt nicht mit meinem besten Freund zusammengekommen ist, sondern dass sie mir halt erzählen wollte, dass sie, also ich habe das ja so grob erfahren, ja, und dann hat sie in einem Bordell gearbeitet. Angeblich und? Nur würde sie dort kellnern. Also sie würde nichts anderes machen, nur die Getränke verteilen. Okay. Hast du das auch vergeben? Das habe ich nicht vergeben, aber dass sie mir zweimal fremdgegangen ist, das habe ich ihr verziehen. So, jetzt ist natürlich so ein Punkt erreicht, wo du, natürlich kann man das sagen, ich vergebe. Nur irgendwo musst du auch eine klare Linie haben bis da und nicht weiter, sonst bist du ein Hampelmann in ihren Augen. Mit dem kann man es ja machen. Man ist ganz schnell im Ruf, eine solche Person zu sein. Wenn du da sagst, ach bitte, bitte komm wieder zurück, ich vergebe dir und alles ist gut, ich liebe dich noch, bist du nicht so attraktiv für sie. Ich hab ihr gesagt, also wenn wir zusammenkommen würden, dass sich was ändern muss. Sie hat jetzt auch selber zu mir gesagt, dass sie auf eigenen Beinen stehen will. Sie will jetzt eine eigene Wohnung haben, weil sie ja heute auch bei mir war, um Klamotten noch aus der Wohnung zu holen. So, und sie hat gesagt, sie will sich jetzt erstmal eine eigene Wohnung nehmen. Sie will jetzt sich auch erstmal Arbeit suchen und erstmal kurz auf sich konzentrieren. Okay. Sie hat mir auch nicht gesagt, dass wir keinen Kontakt haben in der Zeit. Also Ja, aber du sagst mir, wir können Kontakt haben. Du lebst immer von ihrer Gnade. Du bist derjenige jetzt, der die Richtung vorgibt. Du kannst sagen, so und so machen wir das jetzt. Du kannst das sagen, was du von ihr erwartest, wie auch immer du das formulieren möchtest. Warte nicht darauf, dass sie dir etwas hinlegt, sondern fordere du was. Sag du, okay, ich komme, ich vergebe dir, aber dafür muss das und das passieren. Und nicht nächste Woche und nicht irgendwann und nicht, ich weiß nicht und hin und her, sondern jetzt müssen klare Sachen entschieden werden. Ich sag mal so, ich bin so einer, ich habe mit Drogen nichts zu tun. So dadurch, dass ich weiß, wenn sie ihr Stress hatte und sie Drogen genommen hat, gestern war ich so weit, dass ich mir selber irgendwie was besorge und selber damit anfange. So, das ist schon schlimm. Das zum Beispiel wäre auch eine Bedingung, dass du ihr sagst, gerne, aber ohne Drogen das Ganze. So. Dann würdest du mir sagen, dann respektiere ich sie nicht so, wie sie ist. Okay, dann ist es halt so, dann geht es halt nicht. Dann willst du sie eben nicht so. Weißt du, worauf ich hinaus will, dass du einfach eine Haltung zeigst und auch eine Linie aufzeigst, damit die weiß, woran sie ist. Jetzt werden wir das Gespräch hier mal abbrechen, Ben. Das zu der Freundin, da habe ich dir jetzt alles gesagt, was ich sagen kann, aber ich wurde gerade so ein bisschen... zuckte ich zusammen, als du sagtest, dass du jetzt auch da aus Verzweiflung Drogen nehmen möchtest oder weiß ich was. Wir werden dich gleich nochmal zurückrufen, dann können wir im Hintergrund nochmal reden, okay? Okay. So machen wir es. Viel Glück wünsche ich dir und sei ruhig ein bisschen strenger mit dir. Das Recht hast du. Mach es. Alles Gute. Dankeschön. Danke für deinen Anruf. Sehr gerne, Ben. Und du legst auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay, danke. Tschüss. Schön. Ach, der Arme. Jetzt ist es ihm mal sehr ans Herz gegangen. 1.32 Uhr haben wir. Ich möchte euch gerne unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag diese Woche sagen. Das Thema heißt, während ich schlief. Was ist euch während des Schlafens schon passiert? Seid ihr vielleicht Opfer eines Verbrechens geworden? Hat sich an euch jemand vergangen? Seid ihr Schlafwandler? Habt ihr durch einen Sekundenschlaf vielleicht einmal einen Unfall verursacht oder habt ihr ungewöhnliche Erlebnisse während einer Narkose oder während eines Komas gehabt? Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch per Mail an domian@wdr.de plus eure Telefonnummer oder ruft am Mittwoch vor der Sendung oder auch während der Sendung an. Das Thema, während ich schlief. So heißt das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Heute Freitemennacht, hier ist Edith. Edith ist 42. Guten Morgen, Edith. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Edith. Boah, ich bin total aufgeregt. Du kannst das gar nicht vorstellen. Also meine Pumpe geht auf 180. Wir beide schaukeln das Kind schon. Okay. Um was geht's? Es geht um meine Krankheit. Die nennt sich Torticollis spasmodicus. Man sagt auch Schiefhals. Schiefhals. Jawohl. Wie habe ich mir die vorzustellen? Wie schief ist der Hals? Also der Hals ist nicht direkt schief. Der Kopf, der dreht sich unwillkürlich nach links, 30, 40 Grad. Ja. Und zusätzlich habe ich noch einen Tremor bekommen. Den habe ich jetzt seit einem Jahr, also ein starkes Kopfzittern. Und das beeinträchtigt mich halt in meinem Alltag total. Ich schlafe auch deswegen erst morgens 5, 6, 7 Uhr ein, manchmal auch um 8. Gut, nach 6 Stunden Schlaf werde ich auch wach. Lass mich nochmal fragen, damit ich es mir vorstellen kann. Also der Kopf steht eher nach links. Genau, der und zieht nach links rüber. Zieht nach links rüber und es kommt ein Zittern dazu. Genau, das habe ich jetzt seit einem Jahr. Durch den Tumor, den du hast. Nee, kein Tumor, Tremor nennt sich das. Ach, Tremor, Entschuldigung, ich habe Tumor verstanden. Ah, okay. Das ist eine beschriebene Erkrankung und dieses Zittern, hängt das mit der Grunderkrankung zusammen? Nee, eigentlich sind das zwei verschiedene Sachen. Ah, ja, also umso schlimmer, dass zu der Grunderkrankung jetzt auch noch das dazugekommen ist. Genau, vor allen Dingen, wenn der Kopf ja immer in Bewegung ist, ich kann dadurch nicht schlafen. Ne? Und das heißt auch, wenn du still im Bett liegst, dann wackelt der Kopf auch? Ja, so ist es. Woher kommen diese beiden Erkrankungen? Weiß man das? Also diesen Schiefhals, man kann das durch Kopfverletzung bekommen oder durch einen Tumor. Das wurde aber bei mir total ausgeschlossen. Und diese Tremorgeschichte, das hat wohl irgendwie was mit den Nerven zu tun. Und die, was mir noch gesagt wurde, dass die Antagonisten oder wie sich das nennt, bei mir wohl gestört sind. Das heißt, diese so eine Spannung und Entspannung, das passiert bei mir beides zusammen im Nacken. Und deswegen zieht er so 30, 40 Grad nach links rüber. Was macht man mit dir? Wie therapiert man dich? Ich bekomme Botox-Injektionen, das kennst du vielleicht aus der Schönheitschirurgie. Mhm, ja, klar. Ja, das ist ein starkes Nervengift. Ja. So, das bekomme ich hinten in den Nacken reingespritzt. Mhm. Also eine Spritze, mehrere Einstiche kriege ich da. In die Schulter, Nackenbereich, rechts in der Mitte und auf der linken Seite dasselbe, auch in die Schulter und auch in den Nackenbereich. Ich vermute mal, dass das keine therapeutische Wirkung hat, sondern eine vorübergehende Erleichterung für dich bringt. Genau. Aber das fällt leider nur einen Monat an. Mhm. Ja, und dann hänge ich wieder 3 Monate lang in der Seile, weil ich bekomme das nur alle 3 Monate gespritzt. Jetzt habe ich den Arzt gefragt, ob man mich öfter spritzen könnte, aber da besteht eher die Gefahr, dass ich dagegen immun werde und dann habe ich ein richtiges Problem. Wenn du das gespritzt bekommen hast, geht es dir denn dann fast gut, kann man das sagen? Eine Zeit lang war das so, ja. Es war eine Zeit lang so, also es fängt meistens nach einer Woche bis 10 Tage fängt das an zu wirken. Ne? Mhm. So, und aber so jetzt, das letzte Mal war ich vor 2 Wochen und das müsste eigentlich schon längst wirken. Also ich halte in dem Moment, wo ich hier mein Handy ans Ohr halte, auch mein Kopf, der zittert wie bekloppt, zieht hier nach links rüber. Mhm. Ne? Also vielleicht auch ein bisschen der Aufregung jetzt kommt. Nee, das glaube ich eher nicht, weil ich habe das ja schon schon länger jetzt. Und wie lange hast du das? Irgendwie, also die Krankheit an sich meinst du? Ja. Also das habe ich jetzt seit 10 Jahren mit dem Schiefhals. Und mit dem Tremor halt seit einem Jahr. Wenn das Botox gespritzt ist, dann ist der Tremor beruhigt. Das heißt, du zitterst nicht mehr mit dem Kopf. Und du kannst auch den Kopf etwas gerade wieder bewegen. Genau, der bleibt dann gerade. Der zieht dann nicht mehr nach links rüber. Also eigentlich war es so. Aber im Moment ist es halt nicht so. Und ich hatte dem Arzt das auch gesagt. Letzte Mal hat nur 2 Wochen angehalten, meinte, ich spritze dann jetzt mal ein bisschen mehr. Mhm. Aber irgendwie kommt mir das so vor, als tritt da überhaupt keine Wirkung mehr ein. Bist du denn so weit informiert von den Ärzten, dass man außer Botox, was ja dann wirklich nur eine Art Betäubung ist, dass man nichts machen kann, was dich heilen könnte? Nee, da gibt's halt nur dieses Botox dagegen. Bist du ganz sicher? Ja, ich habe mich da auch schon im Internet schlau gemacht. Mhm. Und das Kuriose ist ja, wie ich es gerade hoffentlich richtig verstanden habe, dass man eigentlich die Ursache bei dir, warum der Schiefhals da ist, nicht weiß. Nee, das weiß man halt nicht, ne? Und, kann es sein, ich stoche jetzt mal ein bisschen im Nebel, kann das sein, dass das vielleicht auch einen psychosomatischen Zusammenhang hat, dass die Seele irgendwie auch mitspielt? Also das mit dem Tremor auf jeden Fall, das hat auch was mit den Nerven zu tun, das merke ich ja, wenn ich Streit mit meinem 18-jährigen Sohn habe, dass das dann total extrem ist. Oder wenn ich jetzt einkaufen gehe und ich komme mir beobachtet vor, dann ist das noch extremer mit dem Tremor. Dann gucke ich, dass ich immer, also ich gehe auch kaum noch vor die Türe. Ich werde immer fetter und habe hier einen Einkaufsladen quasi vor der Türe. wieder hin, wieder nach Hause und dann war es das. Ne? Eigentlich bin ich noch in der Bude. Eigentlich müsstest du zu einem Arzt, der gleichzeitig Neurologe, Psychiater und Psychotherapeut ist. Genau. Das habe ich auch vor. Ich möchte eine Kur beantragen. Wollte das schon vor 2 Jahren machen. Da war mein Sohn aber noch keine 18. Mhm. Und das Jugendamt sagte mir, ich bin alleinerziehend. Ne? Keine Oma, Opa vorhanden oder sonstige Anverwandten. Mhm. Freunde großartig. Freundinnen habe ich auch nicht. Ne? Mhm. Und Jugendamt sagte mir, dann, wenn ich in Kur gehen würde, dann müsste mein Sohn so lange Zeit und deswegen... Gut, aber das geht ja jetzt. Nicht, auch nicht mehr. Jetzt genau, jetzt ist er 18 geworden, letzten Monat. Und das wollte ich jetzt auch, das ist so meine letzte Chance, dass die mir da irgendwie... Vor allen Dingen, ich habe Schmerzen ohne Ende. Ne? Und ich möchte mal irgendwie klarkommen mit der Krankheit. Ich finde auch, dass du, wenn du in so eine gute Klinik, die in dieser Richtung auch spezialisiert ist, wäre das sicher eine Chance für dich, vielleicht es nicht ganz zu verlieren, aber dass du eine erhebliche Erleichterung bekommst. Ja, genau. Das ist auch so mein Ziel. Aber weshalb ich auch anrufe, ist, weil ich halt so keinen Freundeskreis habe. Ja. Und ich meine, so langsam ja auch vereinsame in meiner Hütte. Ja, ich suche einfach Menschen, die das selber haben, wie ich, mit denen ich mich mal austauschen kann. Und ob es vielleicht was in der Nähe gäbe, das wäre natürlich prima, wenn ihr mir da irgendwie helfen könnte. Wo wohnst du denn? Ich wohne in Stolberg. In Stolberg, in der Nähe von Aachen. Genau. Kennen wir doch. Stolberg ist doch bekannt. Stolberg ist bekannt. Na klar. Aber Edith, du bist, habe ich ja gerade schon gehört, du bist ja auch internetaffin. Hast du denn mal rumgeguckt, ob es Selbsthilfegruppen oder dergleichen gibt für deine Erkrankung? Also ich kann dir eins sagen, ich kenne mich mit Internet, Computern, mit sowas überhaupt nicht aus. Ach so. Oder ich mit meinem Handy zurechtkomme immer. Und mein Sohn, also wir haben überhaupt keinen Computer, keinen Laptop. Wir haben zwar Internetanschluss, aber mein Sohn, der hängt da mit der Playstation davor. Verstehe. Und wenn ich den frage, der soll für mich mal was nachgucken, das Ganze knicken. Okay, ja. Verstanden. Gut, dann können wir dir natürlich behilflich sein und vielleicht auch noch unsere Zuschauer oder Zuhörer im Großraum Aachen inklusive Stolberg. Ob wir da was finden zu der von dir beschriebenen Erkrankung. Wir machen es so, liebe Edith. Wir rufen dich gleich wieder an. Du legst auf, wir rufen dich gleich wieder an. Heute Nacht noch. Und wenn im Laufe der Nacht oder im Laufe des morgigen Tages noch Informationen hier ankommen bei uns, domian@wdr.de, melden wir uns morgen bei dir nochmal und geben alles weiter an dich. Boah, das wäre ja prima, Domian. So, und noch eins. Mhm. Ich will schon seit Jahren von dir eine Autobahnkarte haben. Die habe ich mal bei einer Freundin gesehen. Ich habe schon gefragt, ob ich die ihr abkaufen kann, aber die wolltest du per Du nicht hergeben. Ne? Nein, so weit soll es nicht kommen. Natürlich, also die Anna, meine Psychologin, ruft dich gleich an, da kannst du ihr gerne die Anschrift geben und dann schicken wir dir eins. Okay? Okay, Domia, dann danke ich dir. Ich drücke die Daumen. Dir wirklich von Herzen alles Gute und bleib so, wie du bist. Ja, also ich wünsche dir und natürlich auch von Herzen alles Gute. Danke dir. Und dass es die Sendung noch sehr, sehr lange gibt. Ne? Ja, danke dir, Edith. Alles Liebe, alles Gute. Okay, tschüss. Okay, dir auch. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Das ist unsere Nummer, unter der ihr uns kostenfrei erreichen könnt. Oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Annette. Annette ist 44. Guten Morgen, Annette. Ja, hallo. Hallo? Du hörst mich gut? Hallo? Ja. Jetzt komisch, aber richtig, wenn man jetzt nicht mehr den zweiten Anrufer hört. Annette, am besten machst du den Ton vom Radio oder Fernsehen ganz weg? Nee, das hab ich aus. Sehr gut. Dann können wir beide loslegen. Um was geht's denn? Ja, also ich habe jetzt im Juli die Beziehung von meinem Partner beendet und jetzt ist es halt so, dass er mit Selbstmord droht und ich eben nicht ganz so richtig weiß, wie ich da mit der Situation umgehen soll. Wie lange wart ihr beiden denn zusammen? Wir waren gar nicht so lange zusammen. Ich muss ja dazu sagen, ich hatte 2010 ist mein Mann gestorben und dann haben wir 2011 habe ich den Mann jetzt, den jetzigen da dann kennengelernt und 2 Jahre waren wir dann zusammen. Also, und du wolltest dich von ihm trennen? Ich wollte jetzt mich davon trennen, weil halt, also die Liebe ist halt nicht so, ach so, mehr da. Also es gibt gar keinen eigentlichen Anlass, sondern einfach die Gefühle sind nicht so stark. Genau, genau. Man muss dazu sagen, er war jetzt, er hat ziemlich mit, war viel in der Klinik, hatte ja mit Depressionen und so zu tun und das war. Ich hab's nicht, ja, ich kann, so ganz, ganz gut kann ich dich auch nicht verstehen. Er war in der Klinik und hat mit Depressionen zu tun? Ja, genau. Ja. Genau. Und da hatten in den letzten 2 Jahren, glaube ich, da war er schon bald alleine mal zusammengerechnet mit Kur und mit Krankenhaus und da nochmal Krankenhaus und dort Arzt. Glaube ich, da hat er bestimmt zusammengerechnet ein Jahr da irgendwo verbracht. Ah, verstehe. So, jetzt ist er so fertig mit den Nerven und ist grundsätzlich ja schon angeschlagen und jetzt spricht er bei dir von Selbsttötung, weil er ja nicht verlassen werden will von dir. Ja, genau, genau. Wie macht er das? Erzähl mal, wie sagt er dir das? Oder? Naja, wir hatten, er ist ja jetzt erst seit 3 Tagen wieder aus dem Krankenhaus raus, also aus der Klinik. Und jetzt per Worte hat er es eben noch nie gesagt, also wir hatten ja schon mal in der Beziehung dann schon mal das Thema Selbstmord gehabt, weil es ihm besonders schlecht ging oder so, wo er gesagt hat, ich kann manchmal nicht mehr. Da hat er zwar eigentlich immer gesagt, dass er es nicht vorhat, dass er eben stark sein will und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Und jetzt ist es halt so, dass es mir eben immer irgendwo per Mail schreibt. Also heute eben wieder hat er mir da viel geschrieben, wo ich dann auch geschrieben habe, ich lasse mich nicht erpressen und dann kommt aber so eine Antwort zurück. Ich will dich nicht erpressen, ich werde es aber tun. Und jetzt, das ist jetzt doch schon so klar ausgedrückt. Ich habe das hier alles schriftlich, ne? Genau so ist das. Also es gibt und schon so einen Satz, dass er sagt, ganz klar sagt, vielleicht halte ich es nicht mehr aus und ich werde mich umbringen. Das sagt er so. Das sagt er so, genau. Mhm. Und das, ich meine, das hat er damals, wo, also wie gesagt, Mitte Juli war das ja, wo ich dann eine Beziehung beendet habe. Mhm. Und ja, und jetzt ist aber eben erst seit 3 Tagen draußen, wo ich dann so überlege, was mache ich? Fahre ich hin? Gucke ich? Fahre ich nicht hin? Man steht ja trotzdem irgendwo unter Druck. Also im Moment kommuniziert ihr nur über Mail? Nee, telefonisch auch. Telefonisch heute auch? Heute ist ans Telefon nicht gegangen, hat mir dann auch noch geschrieben. Was sagst du denn zu ihm oder wie reagierst du auf so eine Mail, wo er mehr oder weniger eine Selbsttötung androht oder thematisiert? Ja, ich bin dann eigentlich so in dem Moment, dass ich dann sage, er soll sowas so ein bisschen nicht schreiben, weil ich mich nicht erpressen lasse. Mhm. Hallo? Ja. Ja, weil du dich nicht erpressen lässt. Und dann schreibt er zurück, du hast es gerade schon mal gesagt, dass er dich nicht erpressen will. Genau. Mhm. Naja, und wie gesagt, halt dann war ich schon kurz davor zu schreiben, ich schicke dir einen Krankenwagen, aber da habe ich dann wieder da gedacht, nee, wenn du dir jetzt das darfst, dass du dir ihn schickst, dann versuch das vielleicht wirklich, in der Hoffnung, dass er gefunden wird oder so. Also grundsätzlich ist natürlich die Einstellung genau goldrichtig zu sagen, ich lasse mich nicht erpressen. Und jeder vernünftige Mensch muss das auch wissen, dass man mit der Androhung der Selbsttötung nie und nimmer eine Liebe zurückgewinnt. Im Gegenteil, man macht es nur noch schwerer und man macht noch mehr kaputt. Und weil klar, ich habe gestern noch so einen Ausschnitt gesehen im Fernsehen, wo einer sagte, hier, das sind keine Freunde mehr, ich liebe dich nicht mehr, aber wir können Freunde bleiben und dann noch so ein Vergleich dann, das ist. Hat er das auch zu dir gesagt? Nein, ich habe jetzt zu ihm gesagt, dass ich ihn trotzdem immer unterstützen werde, also er kann mich zu jeder Zeit anrufen und ich will ihn ja als Freund nicht verloren gehen. Ja, Moment. Meine Hilfe soll er mal haben. Ne? Ja, aber da muss jetzt vorsichtig sein. Vielleicht ist es sogar in manchen Fällen dann sehr klug, wenn man eine ganz klare Abgrenzung vollzieht. Vielleicht erträgt er es gar nicht, dich nur als Freundin zu haben. Und dann tut man dem anderen vielleicht noch weh, als wenn man ihm sagt, ich will überhaupt keinen Kontakt zur Zeit haben. Das ist dann auch so der nächste Gedanke, dass man sagt, wir müssen das jetzt erstmal komplett abschließen. Ja, intuitiv würde ich es auch sagen, ich glaube, es ist besser, zunächst mal, vielleicht für ein halbes Jahr oder man muss jetzt keine Zahlen nennen, aber für eine gewisse Zeit den Kontakt gänzlich zu unterbrechen, um etwas mehr Ruhe reinzukriegen. Er ist ein erwachsener Mann, er ist für sein Leben selbst verantwortlich. Ich weiß, das setzt einen natürlich unter Druck, wenn jemand das so sagt. Aber was ist die Alternative? Die Alternative ist ja nicht, dass du wieder zu ihm zurückgehst, nur weil er sagt, ich will mich umbringen. Ja, das habe ich ja auch gesagt. Ich sage, das wäre keine Beziehung, wenn ich aus Mitleid bei ihm bleibe. Genau. Wenn du es ihm vielleicht nochmal so in aller Freundlichkeit und Klarheit sagst und auch ihm vorschlägst, dass man vielleicht dann erstmal eine Ruhephase einlegt und dass er, sobald er nicht mehr weiß, wie es weitergeht, dass er sich sofort an seinen Psychiater oder an seine Klinik wenden soll. Es ist nicht deine Verantwortung. Es ist nicht deine Verantwortung. Und ich glaube, wenn du jetzt zu nah auch an ihm wieder rangehst oder ihn gar besuchst und hinfährst, dann verzettelst du dich noch immer mehr in die ganze Angelegenheit. Das Allerbeste ist der Rückzug, der kluge Rückzug. Das denke ich auch mal dann in dem Moment. Ja. Wobei, ich will es gar nicht kleinreden, das würde mich auch belasten, wenn ich dann solche Mails lesen würde. Ja, weil man dann halt in dem Moment nicht weiß, was mit jemand reagiert. Ne? Macht er jetzt wirklich was, macht er nichts? Natürlich, du musst halt entscheiden. Wenn es sich ganz akut anhört, dann musst du natürlich die Polizei benachrichtigen oder einen Krankenwagen, am besten die Polizei gleich. Wenn es nur in Anführungszeichen so eine grundsätzliche Aussage ist, dann würde ich da gar nicht drauf reagieren. Wenn es akut ist, dann schick ihm Hilfe und dann, aber auch dann ist Schluss. Mehr kannst du dann auch nicht mehr für ihn tun. Okay. Lieber Nette, in diesem Sinne hoffe ich, dass sich die Lage beruhigt in deinem Leben. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, gut, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. Hier ist die Ursula. 78, guten Morgen, Ursula. Hallo? Ja, hallo. Ursula, du hörst mich. Aber sehr schlecht. Ach ja, ich muss dann laut sprechen und du musst genau hinhören. Ja. Es wird schon werden. Ich denke schon. Ja. Liebe Ursula, weswegen rufst du mich an? Wegen, ich habe meinem Neffen das Haus überlassen, verkauft. Ja. Und ich fühle mich dermaßen getäuscht und hintergangen. Regelrecht betrogen. Du hast das Gefühl, dass der Neffe dich über den Tisch gezogen hat? Ja, aber ganz gewaltig. Ich hatte eine Grundschuld, war auf dem Haus und das habe ich übernommen. Wie hoch war die Grundschuld? 15.000. Ja. Oder 10.000, ja. Ja. Und da hatte ich noch das Auto kaputt und da ging ich und dann hatte ich das noch dazu und Öl gekauft und so. Da waren 15.000 insgesamt. Mhm, mh. Und ich hatte einen Mieter hier im Haus und da wurde mir das alles zu viel. Ja, angeblich wollte er mir helfen. Ja. Also der Mieter, den ich im Haus hatte, der wollte das Haus auch kaufen. Ach so, ja. Aber das war ein Alkoholiker. Und nee, das war mir zu riskant. Und du sagte er dann... Den Mieter habe ich dann gekündigt. Er musste raus. Okay. Und dann hat der Neffe gesagt, dann würde er gerne das Haus dann, kaufen. Angeblich wollte er mir nur helfen, dann übernehme ich das Haus. Mhm. Und da haben wir auch einmal, wie der Mieter ausziehen sollte. Mhm. Und wollte ich dann mit meinem Neffen das Haus, haben wir uns zusammengesetzt. Wegen den Nebenkosten und alles abrechnen. Ja. Und da war da nur die Rede von den 15.000. Aber man muss ja so ein Haus dann auch erstmal schätzen, wie viel Wert es hat. Ja, ich hatte das vorher bei einem Makler. Und der wollte mir 75.000 geben. Oh, das ist natürlich eine tolle Summe. Ist aber auch ein älteres Haus. Na gut. Und ich habe sehr viel investiert. Ja. Ich habe ein neues Dach decken lassen, ja. Neue Fenster, neue Fußböden, neue Badezimmer, neue Haustür. Habe ich all renoviert. Hast du alles renoviert und auch alles dann bezahlt? Ja. Es lag allerdings eine Schuld von 15.000 Euro auf dem Haus, wie du gerade gesagt hast. Mhm. Wie viel Wohnungen sind in diesem Haus? Zwei Wohnungen. Mhm. So, jetzt hätte ja dein Neffe dir die 75.000 Euro abzüglich der 15.000 geben können. Der hat mir die 15.000 hat er bezahlt. Mehr nicht? Mehr nicht. Also und das habe ich auch später erst rausbekommen. Und wir haben ein einziges Mal darüber gesprochen, bei dem Mieter, wie der ausziehen sollte. Mhm. Wegen den Nebenkosten und alles. Und da ging mir, als wir den Tag zum Notar fuhren, ja. Das hatten wir vorher sonst nie über den Preis vom Haus, haben wir kein einziges Mal gesprochen. Warum eigentlich nicht? Das war doch wichtig. Das war für mich nicht akut. Wir hatten immer so ein herzliches und offenes Verhältnis zueinander. Mhm. Ich habe dem blind links vertraut. Aber du warst schon so insgeheim davon ausgegangen, dass er dir dann eine ganze ordentliche Summe Geld geben wird. Ja, übrigens. Ich meine, ich wollte die volle Summe nicht. Ich wollte auch hier wohnen bleiben. Ja. Und das muss ja dann auch berücksichtigt werden. Mit wie viel hattest du denn so gerechnet, was dir noch so auf die Hand gegeben würde? Ich hatte ungefähr gerechnet so um 35.000, 40.000. Okay, dann wäre es ja immer noch ein gutes Geschäft für ihn gewesen. Ja, wert gewesen, so, ja. So, jetzt seid ihr zum Notar gegangen, habt aber vorher nie über die Summe gesprochen, was ja schon ein Fehler war. Nein. Wie ging es dann beim Notar zu? Den Tag ging es mir so schlecht, mit Herz und Kreislauf. Ich hab man kann sagen, das ist alles nur so an mir vorbeigerauscht. Mhm. Ich habe das gar nicht voll aufgenommen. Ja, Notare lesen auch sehr gerne sehr schnell alles vor, dass man gar nicht kapiert. Ja. Und lesen konnte ich das sehr schlecht, weil ich bin stark sehbehindert. Aber hat der Notar denn nicht trotzdem, der sah ja nun, dass du eine ältere Dame bist und sehbehindert bist, hat der nicht dir das nochmal gesagt? Sind Sie, Frau so und so, damit einverstanden, dass wir das so machen? Er hat das vorgelesen und... Nur vorgelesen? Nur so vorgelesen, ja. Das war alles fix und fertig. Ich brauchte nur zu unterschreiben. Und das hast du dummerweise dann getan? Habe ich dummerweise getan, ja. Und somit ist das jetzt beurkundet? Ja, ja. Dann hat der wahrscheinlich das Haus für 15.000 Euro von dir gekauft? Ja, und ich habe dann das Wohnrecht. Das hast du zumindest. Hast du denn jetzt danach mal mit ihm darüber gesprochen, dass du dich da betrogen fühlst? Ja, natürlich. Und das kam aber auch anders dann. Naja, ich kenne es sein, also über Geld haben wir so nie gesprochen, auch nicht über seine Verhältnisse. Mhm. Er ist selbstständig und ich weiß nicht, wie und was er an Geld hat. Mhm. Und ich habe auch nie gefragt. Mhm. Und so sagte ich Anfang des Jahres, so sagte ich, jetzt habe ich dir ja lange Zeit gelassen, ich möchte jetzt auch mal Geld haben für mich. Mhm. Ja, nee, sagte er dann, ich bekäme keins. Nee, sagte er, das Geld will ich nicht für mich, das will ich für spätere Reparaturen. Sagt er, oder du? Sagt er. Mhm. Mhm. Also ich bekäme sonst keins. Ich hätte ja das Wohnrecht und... Mhm. Wann ist eigentlich diese Sache abgelaufen? Bitte? Ja, wann ist das alles vor dem Notar abgelaufen? Wann war das? Voriges Jahr im April. Also schon eine ganze Weile her. Ja, eine ganze Weile, ja. So, und dann sagte er noch, das erste Mal sagte er, also mit den Reparaturen. Mhm. Und sagte ich, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Mhm. Jetzt hast Ursa, ich muss mal unterbrechen, weil gleich die Sendung vorbei ist und ich dir dringend noch was sagen möchte. Ja. Ich glaube, erstmal hast du einen großen Fehler gemacht, dass du nicht über die Summe gesprochen hast. Ja. Das war dein großer Fehler. So, ja. Jetzt weiß ich, bin ich juristisch da, aber natürlich nicht bewandert genug. Ob in diesem Fall, du bist eine alte Dame, dir war das alles nicht so klar. Ob du diesen Kaufvertrag im Nachhinein noch anfechten kannst. Da bitte ich jetzt zum einen meine Zuschauer, die Juristen sind, und meine Zuhörer, uns doch mal zu mailen, ob das möglich ist. Ob das nicht verjährt ist. Oder ob es nicht verjährt ist, das kommt auch noch hinzu. Die Frage, ist es verjährt und kannst du noch etwas machen? Darüber hinaus wäre es vielleicht auch nicht dumm, wenn du das kannst, dass du selbst auch nochmal einen Anwalt aufsuchst. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Ja, denn das würde ich auch nicht so auf mir sitzen lassen. Nein. Vielleicht kann man noch was machen. Vielleicht hast du einfach die größte Dummheit deines Lebens gemacht und du musst es aushalten. Ja. Man weiß es nicht. Nee, man weiß es nicht. Es kann aber sein, vielleicht. Weil ich brauche Geld. Ich bin so sehr auf einem Auge blind, auf dem anderen nur noch 15 oder 16%. Ich brauche Hilfe. Okay. Also, und die muss ich ja bezahlen. So, liebe Ursula, wenn wir schlaue Tipps von unseren Zuschauern und Zuhörern bekommen, werden wir die an dich weiterreichen. Das verspreche ich dir. Ja. Ansonsten musst du auch von dir aus schon mal einen Anwalt aufsuchen. Und jetzt muss ich Schluss machen. Wir melden uns bei dir nochmal, okay? Ist in Ordnung. Alles Gute, tschüss. Ja. Danke, ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Andreas Fulford. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ins Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Bye bye. Tschüss.